dass Herr Heinrich Himmler heimlich, still und leise die bedingungslose Übergabe angeboten hat. Am selben Tage ist in Bayern das große Fasanenschlachten losgegangen. Oberst Fuhrmann, der Nazi vom Wehrkreis 7, hat Sonnabend früh über den Münchner Sender das Kennwort Fasanenjacht durchgegeben. Ja, und was das heißt, hat jeder gleich gewusst. Die Goldfasanen, die sitzen ja jetzt schön alle beisammen in Bayern, die bayerischen und die aus den anderen Gauen getürmt sind. Und da wird seit Sonnabend 5 Uhr morgens losgeknallt. Jeder Schuss ein Goldfasan. Den Gauleiter Giesler selber haben sie zwar noch nicht erwischt, aber seine drei Brüder, Ernst, Hermann und Alfred Giesler, die er aus dem Rheinland eingeschleppt hatte, die haben sie gleich alle drei mit einer Panzerfaust aus ihrem Auto rausgesprengt, die wir aus München abhauen wollten. Der Löhndorf vom SD hängt am Karolinenplatz in München. Das war der Herr, der für die Sicherheit der anderen Bonzen hauptverantwortlich gewesen ist. Der Körper vom Gauhauptstellenleiter Hick von der DRS, der ist überhaupt nicht mehr aufzufinden. Das letzte, was von ihm gesehen worden ist, das war, wie sie ihn aus seinem Privatbunker in der Krimhildenstraße 36 rausgeholt haben. Der im Berliner Reichstag Abgeordneten SS-Brigadeführer Rudolf Weiß, den haben sie in seiner Ausweichvilla in Ruhpolding umgelegt. Und so geht das jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht und vielleicht noch ein paar Tage und Nächte. Und dann werden die Goldfasanen ja so ziemlich alle ausgestorben sein. Und in Deutschland kann wieder Ruhe und Ordnung eintreten. Und das ist der Weg, wie wir zum Frieden kommen werden. Und nicht, wenn sich Herr Himmler jetzt plötzlich hinsetzt und nach San Francisco rüberfunkt, er hätte sich mit seiner Sippe doch anders überlegt, jetzt, nachdem die Deutschland haben sinnlos und fruchtlos zum Rotz hauen lassen. Und da bietet er im Namen des deutschen Volks jetzt bedingungslose Übergabe an. Lachhaft. Herr Himmler hat im Namen des deutschen Volkes gar nichts anzubieten. Er nicht und seine ganze Blase nicht. Von denen wird nichts mehr entgegengenommen. Und das wissen die auch ganz genau. Wenn die wirklich wollten, dass morgen Schluss ist, dann würden sie heute noch verschwinden. Und das Schluss machen, das würden sie jemand überlassen, der dazu imstande ist. Der noch nicht so viel Dreck und Schande und Vertragsbruch über uns gehäuft hat, der noch verhandlungsfähig ist und sich im Namen des deutschen Volkes mit anderen Völkern an einen Tisch setzen kann. Und dazu gehört der Himmler ganz bestimmt nicht. Und ebenso wenig jeder andere von der Clique. Die haben jetzt nur Herzbeklemmung gekriegt und denken, sie könnten sich vielleicht doch noch in den Frieden einschalten. Nee, der erste Schritt zum Frieden, der ist in Bayern gemacht worden mit der Fasanenjagd. Und so geht's weiter. Und der Himmler kommt auch noch ran, ob der jetzt eine naive Geste macht oder nicht. Der hat gesagt, nur über meine Leiche kommt das deutsche Volk zum Frieden. Und über seine Leiche wird das deutsche Volk auch zum Frieden kommen.